Leonce und Lena. Ein Lustspiel von Georg Büchner. Funkbearbeitung Hans Kettler mit einer Musik von Winfried Zillig. Regie Karl-Heinz Schilling. Wär ich doch ein Narr. Mein Ehrgeiz geht auf eine bunte Jacke. Im Schlossgarten des König Peter vom Reiche Popo. Mein Herr Hofmeister, was wollen Sie von mir? Mich auf meinen Beruf vorbereiten? Ich habe alle Hände voll zu tun. Ich weiß mir vor Arbeit nicht zu helfen. Sehen Sie, erst habe ich auf den Stein hier 365 Mal zu spucken. Versuchen Sie es einmal. Es gewährt eine ganz eigene Unterhaltung. Dann sehen Sie diese Handvoll Sand? Jetzt werfe ich sie in die Höhe. Wie viel Körnchen habe ich jetzt auf dem Handrücken? Grad oder ungrad? Wollen Sie nicht wetten? Ich wette gewöhnlich mit mir selbst und kann es tagelang so treiben. Dann habe ich nachzudenken, wie es wohl angehen mag, dass ich mir auf den Kopf sehe. Oh, wer sich einmal auf den Kopf sehen könnte. Das ist eins von meinen Idealen. Und dann bin ich ein Müßiggänger? Habe ich jetzt keine Beschäftigung? Ja, es ist traurig. Sehr traurig, Euer Hoheit. Dass die Wolken schon seit 3 Wochen von Osten nach Westen ziehen. Es macht mich ganz melancholisch. Eine sehr gegründete Melancholie. Mensch, warum widersprechen Sie mir nicht? Sie haben dringende Geschäfte, nicht wahr? Es ist mir leid, dass ich Sie so lange aufgehalten habe. Leben Sie wohl? Sehr wohl, Euer Hoheit. Mein Herr, ich gratuliere Ihnen zu der schönen Parenthese, die Ihre Beine machen, wenn Sie sich verbeugen. Weg ist er. Die Bienen sitzen so träg an den Blumen. Der Sonnenschein liegt so faul auf dem Boden. Es grassiert ein entsetzlicher Müßiggang. Müßiggang ist aller Laster anfangen. Dass die Leute nicht alles aus Langeweile treiben. Sie studieren aus Langeweile, sie beten, sie verlieben, verheiraten und vermehren sich aus Langeweile und sterben endlich an der Langeweile. Und das ist der Humor davon. Alles mit den ernsthaftesten Gesichtern. Alle diese Helden, Genies und Dummköpfe, diese Sünder, Heiligen und Familienväter sind im Grunde nichts als raffinierte Müßiggänger. Aber warum muss ich es gerade wissen? Ich bin ein elender Spaßmacher. Warum kann ich meinen Spaß nicht auch mit einem ernsten Gesicht vorbringen? Hei, da sitzt der Fleik an der Wand, Fleik an der Wand, Fleik an der Wand. Hei, da sitzt der Fleik an der Wand, Fleik an der Wand, Fleik an der Wand. Oh, holla, holla, Kerl. Du kannst ja laufen. Mein Gott, wenn ich nur etwas unter der Sonne wüsste, was mich noch könnte laufen machen. So? Ja. Ja, ja. Richtig, richtig. Haben Sie mich begriffen? Vollkommen. Nun, so wollen wir von etwas anderem reden. Ach, ich werde mich indessen in das Gras legen und meine Nase oben zwischen den Halmen herausblühen lassen und romantische Empfindungen beziehen, wenn die Bienen und Schmetterlinge sich darauf wiegen wie auf einer Rose. Ach, Herr, was ich ein Gefühl für die Natur habe. Das Gras ist so schön, dass man ein Ochse sein möchte, um es zu fressen. Und dann wieder ein Mensch, um den Ochsen fressen zu können, der solches Gras gefressen. Unglücklicher, Sie scheinen auch an Idealen zu laborieren. Oh Gott, ich laufe schon seit 8 Tagen einem Ideal von Rindfleisch nach, ohne es irgendwo in der Realität anzutreffen. Frau Wirtin hat eine brave Magd, sie sitzt im Garten Tag und Nacht, sie sitzt in ihrem Garten, bis das Glöcklein 12 schlägt und passt auf die Soldaten. Herr, es gibt nur 3 Arten, sein Geld auf menschliche Weise zu verdienen. Es finden, in der Lotterie gewinnen, erben. Oder in Gottes Namen stehlen, wenn man die Geschicklichkeit hat, keine Gewissensbisse zu bekommen. Du bist mit diesen Prinzipien ziemlich alt geworden. Ohne vor Hunger oder am Galgen zu sterben. Ja, Herr, und das behaupte ich. Wer sein Geld auf eine andere Art erwirbt, ist ein Schuft. Denn wer arbeitet, ist ein subtiler Selbstmörder. Und ein Selbstmörder ist ein Verbrecher. Und ein Verbrecher ist ein Schuft. Also wer arbeitet, ist ein Schuft. Ja, ja. Aber dennoch sind die Ameisen ein sehr nützliches Ungeziefer. Und doch sind sie wieder nicht so nützlich, als wenn sie gar keinen Schaden täten. Ist der Kerl? Da sind 2. Sieh einmal, ob keiner davonläuft. Ich glaube, es läuft keiner. Aha. So müssen wir sie beide inquirieren. Meine Herren, wir suchen jemand, ein Subjekt, ein Individuum, eine Person, einen Delinquenten, einen Kerl. Sieh einmal, wird keiner rot? Es ist keiner rot geworden. So müssen wir es anders probieren. Wo ist der Steckbrief, das Signalement? Hier ist es. So. Visiere die Subjekte. Ich will lesen. Ein Mensch. Passt nicht. Es sind 2. Dummkopf. Geht auf 2 Füßen, hat 2 Arme, ferner einen Mund, eine Nase, 2 Augen, 2 Ohren. Besondere Kennzeichen, ein höchst gefährliches Individuum. Das passt auf beide. Soll ich beide arretieren? 2? Das ist gefährlich. Wir sind ja auch nur 2. Aber ich will einen Rapport machen. Es ist ein Fall von sehr kriminalischer Verwicklung oder sehr verwickelter Kriminalität. Denn wenn ich mich betrinke und mich in mein Bett lege, so ist das meine Sache und geht niemand was an. Wenn ich aber mein Bett vertrinke, so ist das die Sache von wem, Schlingel? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Aber das ist der Punkt. Komm, gehen wir. Komm. Da leugnen nun einer die Vorsehung. Seht, was man nicht mit einem Floh ausrichten kann. Denn wenn es mich nicht heute Nacht überlaufen hätte, so hätte ich nicht den Morgen mein Bett an die Sonne getragen. Und hätte ich es nicht an die Sonne getragen, so wäre ich nicht damit neben das Wirtshaus zum Mond geraten. Und wenn Sonne und Mond es nicht beschienen hätten, so hätte ich aus meinem Strohsack keinen Wein keltern und mich daran betrinken können. Und wenn das alles nicht geschehen wäre, so wäre ich jetzt nicht in Ihrer Gesellschaft, werteste Ameise, und würde von Ihnen skelettiert und von der Sonne aufgetrocknet, sondern würde ein Stück Fleisch tranchieren und eine Bouteille Wein austrocknen. Im Spital nämlich. Ein erbaulicher Lebenslauf. Ich habe einen läufigen Lebenslauf. Denn nur mein Laufen hat im Lauf dieses Krieges mein Leben vor einem Lauf gerettet, der ein Loch in dasselbe machen wollte. Ich bekam infolge dieser Rettung eines Menschenlebens einen trockenen Husten, welcher den Doktor annehmen ließ, dass mein Laufen ein Galoppieren geworden sei und ich die galoppierende Auszehrung hätte. Da ich aber nun zugleich fand, dass ich ohne Zehrung sei, so verfiel ich in, oder vielmehr auf ein zehrendes Fieber, worin ich täglich, um dem Vaterland einen Verteidiger zu erhalten, gute Suppe, gutes Rindfleisch, oh, gutes Brot essen und guten Wein trinken musste. Nun, Edelster, dein Handwerk, dein Metier, deine Profession, dein Stand, deine Kunst. Herr, ich habe die große Beschäftigung, müßig zu gehen. Ich habe eine ungemeine Fertigkeit im Nichtstun. Oh, ich besitze eine ungeheure Ausdauer in der Faulheit. Keine Schwiele schändet meine Hände. Der Boden hat noch keinen Tropfen von meiner Stirne getrunken. Ich bin noch Jungfrau in der Arbeit. Hei, da sitzt der Fleig an der Wand, Fleig an der Wand, Fleig an der Wand. Hei, da sitzt der Fleig an der Wand, Fleig an der Wand, Fleig an der Wand. Halt's Maul mit deinem Lied. Man könnte darüber zum Narren werden. So wäre man doch etwas. Ein Narr. Wer will mir seine Narrheit gegen meine Vernunft verhandeln? Ach, ich bin Alexander der Große. Wie mir die Sonne eine goldene Krone in die Haare scheint. Wie meine Uniform blitzt. Herr Finanzminister Kreuzspinne, ich brauche Geld. Liebe Hofdame Libelle, was macht meine teure Gemahlin Bohnenstange? Und zu diesen köstlichen Fantasien bekommt man gute Suppe, gutes Fleisch, ein gutes Bett und die Haare umsonst geschoren. Im Narrenhaus nämlich. Komm an meine Brust. Komm. Du bist ja einer von den Göttlichen, welche mühelos mit reiner Stirne durch den Schweiß und Staub über die Heerstraße des Lebens wandeln und mit glänzenden Sohlen und blühenden Leibern gleich seligen Göttern in den Olympus treten. Komm, komm. Hei, da sitzt der Fleig an der Wand, Fleig an der Wand, Fleig an der Wand. Hei, da sitzt der Fleig an der Wand, Fleig an der Wand, Fleig an der Wand. Ein Zimmer im Königsschloss des Reiches Popo. Der Mensch muss denken, und ich muss für meine Untertanen denken, denn sie denken nicht. Wo ist mein Hemd? Wo sind meine Hosen? Ich laufe fast nackt im Zimmer herum und ihr kleidet mich nicht an. Ja, ja. Die Substanz ist das an sich, und das bin ich. Begriffen? Gewiss, Majestät. Jetzt kommen meine Attribute. Die Modifikation, Affektion und Akzidenzien. Mein Hemd, meine Hosen. Halt, pfui. Der freie Wille steht vorn ja ganz offen. Wo ist denn die Moral? Wo sind die Manschetten? Die Kategorien sind in der schändlichsten Verwirrung, sind zwei Knöpfe zu viel zugeknöpft. Und die Dose steckt in der rechten Tasche. Mein ganzes System ist ja ruiniert. Was bedeutet denn der Knopf im Schnupftuch? Kerl, an was wollte ich mich denn erinnern? Als Eure Majestät diesen Knopf in Ihr Schnupftuch zu knüpfen geruhten, so wollten sich Eure Majestät an etwas erinnern. Das ist eine verwickelte Antwort. Ja, und was meint er? Eure Majestät wollten sich an etwas erinnern, als Eure Majestät diesen Knopf in Ihr Schnupftuch zu knüpfen geruhten. Ja, aber was? Was denn? Menschen machen mich ganz konfus. Ich bin der größten Verwirrung. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Eure Majestät, der Staatsrat ist versammelt. Ja, das ist es.

Man liegt jahrelang schlafwachend zu Bett und an einem schönen Morgen wacht man auf, trinkt ein Glas Wasser, zieht seine Kleider an und fährt sich mit der Hand über die Stirn und besinnt sich. Mein Gott, wie viele Weiber hat man nötig, um die Skala der Liebe auf und ab zu singen, kaum dass einer einen Ton ausfüllt. Warum ist der Dunst über unserer Erde ein Prisma, das den weißen Glutstrahl der Liebe in einem Regenbogen bricht? In welcher Bouteille steckt denn der Wein, an dem ich mich heute betrinken soll? Bring ich es nicht einmal so weit? Ich sitze wie unter einer Luftpumpe. Die Luft so scharf und dünn, dass mich friert, als sollte ich in Nankinghosen-Schlittschuh laufen. Meine Herren, wisst ihr auch, was Caligula und Nero waren? Ich weiß es. Komm, Leonce, halt mir einen Monolog, ich will zuhören. Mein Leben gähnt mich an wie ein großer weißer Bogen Papier, den ich voll schreiben soll, aber ich bringe keinen Buchstaben heraus. Mein Kopf ist ein leerer Tanzsaal. Einige verwelkte Rosen und zerknitterte Bänder auf dem Boden, geborstene Violinen in der Ecke. Die letzten Tänzer haben die Masken abgenommen und sehen mit todmüden Augen einander an. Ich stülpe mich jeden Tag 24 Mal herum wie einen Handschuh. Oh, ich kenne mich. Ich weiß, was ich in einer Viertelstunde, was ich in 8 Tagen, was ich in einem Jahr denken und träumen werde. Gott, was hab ich denn verbrochen, dass du mich wie einen Schulbuben meine Lektion so oft hersagen lässt? Bravo, Leonce. Bravo. Es tut mir ganz wohl, wenn ich mir so rufe. Hey, Leonce! Leonce! Oh, euer Hoheit scheint mir wirklich auf dem besten Weg, ein wahrhaftiger Narr zu werden. Ja, beim Lichte besehen kommt es mir eigentlich ebenso vor. Warten Sie, wir wollen uns darüber sogleich ausführlich unterhalten. Ach, ich habe nur noch ein Stück Braten zu verzehren. Das ich aus der Küche und etwas Wein, den ich von Ihrem Tisch gestohlen. Ich bin gleich fertig. Das schmatzt. Der Kerl verursacht mir ganz idyllische Empfindungen. Ich könnte Käse essen, Bier trinken, Tabak rauchen. Ah, mach fort, runze nicht mit deinem Rüssel und klappere mit deinen Hauern nicht so. Wertes Adonis, sind Sie in Angst um Ihre Schenkel? Oh, seien Sie unbesorgt. Ach, ich bin weder ein Schulmeister noch ein Besenbinder. Ich brauche keine Gärten zu ruten. Du bleibst nicht schuldig. Ich wollte, es ging meinem Herrn ebenso. Meinst du, damit du zu deinen Prügeln kämst? Bist du so besorgt um deine Erziehung? Oh Himmel, man kommt leichter zu seiner Erzeugung als zu seiner Erziehung. Ach, es ist traurig, in welche Umstände einen andere Umstände versetzen können. Oh, was für Wochen habe ich erlebt, seit meine Mutter in die Wochen kam. Und wie viel Gutes habe ich empfangen, dass ich meiner Empfängnis zu danken hätte. Was deine Empfindlichkeit betrifft, so könnte sie es nicht besser treffen, um getroffen zu werden. Drücke dich besser aus, oder du sollst den unangenehmen Eindruck von einem Nachdruck haben. Als meine Mutter um das Vorgebirge der guten Hoffnung schiffte. Und dein Vater am Cap Horn Schiffbruch litt. Richtig, richtig, denn er war Nachtwächter. Doch setzte er das Horn nicht so oft an die Lippen, als die Väter edler Söhne an die Stirn. Mensch, du besitzt eine himmlische Unverschämtheit. Ich fühle ein gewisses Bedürfnis, mich in nähere Berührung mit ihr zu setzen. Ich habe eine große Passion, dich zu prügeln. Das ist eine schlagende Antwort und ein triftiger Beweis. Oder du bist eine geschlagene Antwort, denn du bekommst Prügel für deine Antwort. Komm näher. Im Gegenteil, ich laufe weg. Oh, stolpern Sie nicht. Hoppla. Nun liegen Sie am Boden. Und Sie sind ein Beweis, der noch geführt werden muss. Denn er fällt über seine eigenen Beine, die im Grund genommen selbst noch zu beweisen sind. Oh, es sind höchst unwahrscheinliche Waden. Und sehr problematische Schenkel. Staatsrat. Euer Hoheit, verzeihen. Wie mir selbst. Ich verzeihe mir die Gutmütigkeit, Sie anzuhören, meine Herren. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Hier neben mir am Boden. Was die Leute für Gesichter machen, wenn sie das Wort Platz hören. Na, setzen Sie sich nur auf den Boden und genieren Sie sich nicht. Es ist doch der letzte Platz, den Sie einst erhalten, aber er trägt niemanden etwas ein, außer dem Totengräber. Geruhen, euer Hoheit. Aber schnipsen Sie doch nicht mit den Fingern, wenn Sie mich nicht zum Mörder machen wollen. Wollten gnädigst in Betracht. Mein Gott, stecken Sie doch die Hände in die Hosen oder setzen Sie sich drauf. Er ist ganz aus der Fassung. Sammeln Sie sich. Man darf Kinder nicht während des Pissens unterbrechen. Sie bekommen sonst eine Verhaltung. Na nun, Mann, fassen Sie sich. Bedenken Sie Ihre Familie und den Staat. Sie riskieren einen Schlagfluss, wenn Ihnen Ihre Rede zurücktritt. Erlauben, Euer Hoheit, eine Botschaft abzugeben. Was? Sie können schon lesen. Nun denn? Dass man der zu erwartenden Ankunft von Euer Hoheit verlobten Braut der durchlauchtigsten Prinzessin Lena von Pipi auf morgen sich zu gewärtigen habe, davon lässt Ihre königliche Majestät Eure Hoheit benachrichtigen. Wenn meine Braut mich erwartet, so werde ich ihr den Willen tun und sie auf mich warten lassen. Ich habe sie gestern Nacht im Traum gesehen. Sie hat ein paar Augen so groß, dass die Tanzschuhe meiner Rosetta zu Augenbrauen darüber gepasst hätten. Und auf den Wangen waren keine Grübchen, sondern ein paar Abzugsgräben für das Lachen. Ich glaube an Träume. Träumen Sie auch zuweilen, Herr Präsident? Haben Sie auch Ahnungen? Versteht sich, versteht sich. Immer die Nacht vor dem Tag, an dem ein Braten verbrennt, ein Kapaun krepiert oder Ihre königliche Majestät Leibweh bekommt. Apropos, hatten Sie nicht noch etwas auf der Zunge? Ja. Geben Sie nur alles von sich. An dem Tage der Vermählung ist dein höchster Wille gesonnen, seine allerhöchste Willensäußerung in die Hände Eurer Hoheit niederzulegen. Sagen Sie einem höchsten Willen, dass ich alles tun werde, das ausgenommen, was ich werde bleiben lassen, was aber jedenfalls nicht so viel sein wird, als wenn es noch einmal so viel wäre. Meine Herren, Sie entschuldigen, dass ich es nicht begleite. Ich habe gerade die Passion zu sitzen. Aber meine Gnade ist so groß, dass ich sie mit den Beinen kaum ausmessen kann. Valerio, gib den Herrn das Geleite. Das Geläute? Oh, soll ich dem Herrn Präsidenten eine Schelle anhängen? Soll ich sie führen, als ob sie auf allen Vieren gingen? Mensch, du bist nichts als ein schlechtes Wortspiel. Du hast weder Vater noch Mutter, sondern die fünf Vokale haben dich miteinander erzeugt. Und Sie, Prinz, sind ein Buch ohne Buchstaben, mit nichts als Gedankenstrichen. Kommen Sie jetzt, meine Herren. Ach, es ist eine traurige Sache um das Wort kommen. Will man ein Einkommen, so muss man stehlen. An ein Aufkommen ist nicht zu denken, als wenn man sich hängen lässt. Ein Unterkommen findet man erst, wenn man begraben wird. Und ein Auskommen hat man jeden Augenblick mit einem Witz, wenn man nichts mehr zu sagen weiß. Ja, wie zum Beispiel ich eben. Und Sie, ehe Sie noch etwas gesagt haben. Ihr Abkommen haben Sie gefunden. Und Ihr Fortkommen werden Sie jetzt zu ersuchen ersucht. Wie gemein ich mich zum Ritter an den armen Teufeln gemacht habe. Es steckt aber doch einmal ein gewisser Genuss in einer gewissen Gemeinheit. Heiraten, das heißt einen Ziehbrunnen leer trinken. O Shandy, alter Shandy, wer mir deine Uhr schenkte. Valerio, hast du's gehört? Nun, sie sollen König werden. Oh, das ist eine lustige Sache. Man kann den ganzen Tag spazieren fahren und den Leuten die Hüte verderben durchs viele Abziehen. Man kann aus ordentlichen Menschen ordentliche Soldaten ausschneiden, sodass alles ganz natürlich wird. Und man kann schwarze Fräcke und weiße Halsbinden zu Staatsdienern machen. Und wenn man stirbt, so laufen alle blanken Knöpfe blau an. Und die Glockenstricke reißen wie Zwirnspäden von vielen Leuten. Ja, ist das nicht unterhaltend? Valerio, Valerio, wir müssen was anderes treiben. Tja. Rate. Die Wissenschaft. Ja, die Wissenschaft. Wir wollen Gelehrte werden. A priori oder a posteriori? A priori, das muss man bei meinem Herrn Vater lernen. A posteriori fängt alles an wie ein altes Märchen, es war einmal. Ja, so wollen wir Helden werden. Tarum, tarum, tarum, tarum, tarum, tarum, tarum. Aber der Heroismus fuselt abscheulich und bekommt das Lazarettfieber und kann ohne Leutnants und Rekruten nicht bestehen. Ach, pack dich mit deiner Alexanders- und Napoleons-Romantik. So wollen wir Genies werden. Die Nachtigall der Poesie schlägt den ganzen Tag über unserem Haupt, aber das Feinste geht zum Teufel, bis wir ihr die Federn ausreißen und in die Tinte oder die Farbe tauchen. So wollen wir nützliche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft werden. Lieber möchte ich meine Demission als Mensch geben. So wollen wir zum Teufel gehen. Ach, der Teufel ist nur des Kontrastes wegen da, damit wir begreifen sollen, dass am Himmel doch eigentlich etwas sei. Valerio, Valerio, jetzt hab ich's. Fühlst du nicht das Wehen aus Süden? Fühlst du nicht, wie der tiefblaue glühende Äther auf- und abwogt? Wie das Licht blitzt von dem goldenen, sonnigen Boden, von der heiligen Salzflut und von den Marmorsäulen und Leibern?

Der Garten in dem Wirtshaus an einem Fluss mit weiter Aussicht. Es ist Abend. Nun, Prinz, liefern Ihre Hosen nicht ein köstliches Getränk? Laufen Ihnen Ihre Stiefel nicht mit der größten Leichtigkeit die Kehle hinunter? Siehst du die alten Bäume, die Hecken, die Blumen? Das alles hat seine Geschichte, seine lieblichen Geschichten. Siehst du die greisen, freundlichen Gesichter unter den Reben an der Haustür, wie sie sitzen und sich bei den Händen halten und Angst haben, dass sie so alt sind und die Welt noch so jung ist? O Valerio, und ich bin so jung und die Welt ist so alt. Ich bekomme manchmal Angst um mich und könnte mich in eine Ecke setzen und heiße Tränen weinen aus Mitleid mit mir. Nimm dieses Glas, diese Taucherglocke, und senke dich in das Meer des Weines, dass es Perlen über dir schlägt. Sieh, wie die Elfen über dem Kelch der Weinblumen schweben, goldbeschuht, die Zimbeln schlagend. Komm, Valerio, wir müssen was treiben, was treiben. Wir wollen uns mit tiefen Gedanken abgeben. Wir wollen untersuchen, wie es kommt, dass der Stuhl auf drei Beinen steht und nicht auf zweien. Komm, wir wollen Ameisen zergliedern, Staubfäden zählen. Ich werde es doch noch zu irgendeiner fürstlichen Liebhaberei bringen. Ich werde doch noch eine Kinderrassel finden, die mir erst aus der Hand fällt, wenn ich Flocken lese und an der Decke zupfe. Ich habe noch eine gewisse Dosis Enthusiasmus zu verbrauchen. Aber wenn ich alles recht warm gekocht habe, so brauche ich eine unendliche Zeit, um einen Löffel zu finden, mit dem ich das Gericht esse. Und darüber steht es ab. Ergo bibamus. Diese Flasche ist keine Geliebte, keine Idee. Sie macht keine Geburtsschmerzen, sie wird nicht langweilig, wird nicht treulos. Sie bleibt eins vom ersten Tropfen bis zum letzten. Du brichst das Siegel und alle Träume, die in ihr schlummern, sprühen dir entgegen. Oh Gott, die Hälfte meines Lebens soll ein Gebet sein, wenn mir nur ein Strohhalm beschert wird, auf dem ich reite wie auf einem prächtigen Ross, bis ich selbst auf dem Stroh liege. Welch unheimlicher Abend. Da unten ist alles still und da oben wechseln und ziehen die Wolken und der Sonnenschein geht und kommt wieder. Sieh, was seltsame Gestalten sich dort jagen. Sieh die langen weißen Schatten mit den entsetzlich mageren Beinen und Fledermausschwingen und alles so rasch, so wirr und da unten rührt sich kein Blatt, kein Halm. Die Erde hat sich ängstlich zusammengeschmiegt wie ein Kind und über ihre Wiege schreiten Gespenster. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Oh, mir ist ganz behaglich zumute. Die untergehende Sonne sieht aus wie ein Wirtshausschild und die feurigen Wolken darüber, wie die Aufschrift Wirtshaus zur goldenen Sonne. Die Erde und das Wasser da unten sind wie ein Tisch, auf dem Wein verschüttet ist. Und wir liegen darauf wie Spielkarten, mit denen Gott und der Teufel aus langer Weile eine Partie machen. Und ihr seid ein Kartenkönig und ich bin ein Kartenbube. Es fehlt nur noch eine schöne Dame mit einem großen Lebkuchenherz auf der Brust und einer mächtigen Tulpe, worin die lange Nase sentimental versinkt. Und bei Gott, da ist sie. Es ist aber eigentlich keine Tulpe, sondern eine Prise Tabak. Und es ist eigentlich keine Nase, sondern ein Rüssel. Oh, warum schreiten Sie, werteste Dame, so eilig, dass man Ihre Weilandwaden bis zu Ihren Strumpfbändern sieht? Warum reißen Sie, Geehrteste, das Maul so weit auf, dass Sie einem ein Loch in die Aussicht machen? Damit Sie, Geehrteste, sich die Nase am Horizont nicht blutig stoßen. Oh, so eine Nase ist wie der Turm auf Libanon, der gen Damaskum steht. Meine Liebe, mit wem redest du? Ist denn der Weg so lang? Oh, jeder Weg ist lang. Das Picken der Totenuhr in unserer Brust ist langsam. Jeder Tropfen Blut misst seine Zeit und unser Leben ist ein Schleichenfieber. Für müde Füße ist jeder Weg zu lang. Und müden Augen jedes Licht zu scharf und müden Lippen jeder Hauch zu schwer und müden Ohren jedes Wort zu viel. Komm, Liebe, gehen wir ins Haus. Valerio, könnte ich nicht auch sagen, sollte nicht dies und ein Wall von Federbüschen nebst ein paar gepufften Rosen auf meinen Schuhen? Ich habe es, glaube ich, ganz melancholisch gesagt. Gott sei Dank, dass ich anfange, mit der Melancholie niederzukommen. Die Luft ist nicht mehr so hell und kalt, der Himmel senkt sich glühend dicht um mich und schwere Tropfen fallen. Oh, diese Stimme!

Also auch die Prinzessin ist verschwunden? Hat man noch keine Spur von unserem geliebten Erbprinzen? Werden die Grenzen beobachtet? Ja, Majestät. Die Aussicht von diesem Saal gestattet uns die strengste Aufsicht. Du, was hast du gesehen? Ein Hund, der seinen Herrn sucht, ist durch das Reich gelaufen. Und du dort? Es geht jemand auf der Nordgrenze spazieren. Aber es ist nicht der Prinz. Ich könnte ihn erkennen. Und du? Sie verzeihen nichts. Das ist sehr wenig. Und du? Auch nichts. Das ist ebenso wenig. Aber, Staatsrat, hab ich nicht den Beschluss gefasst, dass meine königliche Majestät sich an diesem Tage freuen und dass an ihm die Hochzeit gefeiert werden sollte? Ja, Eure Majestät, so ist es protokolliert. Und würde ich mich nicht kompromittieren, wenn ich meinen Beschluss nicht ausführte? Wenn es anders für Eure Majestät möglich wäre, sich zu kompromittieren, so wäre dies der Fall, worin sie sich kompromittieren könnte. Hab ich nicht mein königliches Wort gegeben? Ja, ich werde meinen Beschluss sogleich ins Werk setzen. Ich werde mich freuen. Oh, wie bin ich froh, wie bin ich froh. Wir teilen sämtliche die Gefühle, Eurer Majestät, soweit es für Untertanen möglich und schicklich ist. Oh, ich weiß mir vor Freude nicht zu helfen. Ich werde meinen Kammerherrn rote Röcke machen lassen. Ich werde einige Kadetten zu Leutnants machen. Ich werde, aber die Hochzeit? Lautet die andere Hälfte des Beschlusses nicht, dass die Hochzeit gefeiert werden sollte? Ja, Majestät. Wenn aber der Prinz nicht kommt und die Prinzessin auch nicht? Dann, wenn der Prinz nicht kommt und Prinzessin auch nicht, dann... Dann können sie sich eben nicht heiraten. Halt! Ist der Schluss logisch? Wenn, dann... richtig. Aber mein Wort, mein königliches Wort... Trösten Eure Majestät sich mit anderen Majestäten. Ein königliches Wort ist ein Ding, das nichts ist. Nichts ist? Seht ihr noch nichts? Eure Majestät, nichts. Gar nichts. Oh, ich hatte beschlossen, mich so zu freuen. Gerade mit dem Glockenschlag 12 wollte ich anfangen und wollte mich freuen volle 12 Stunden. Ich werde ganz melancholisch. Alle Untertanen werden aufgefordert, die Gefühle ihrer Majestät zu teilen. Denjenigen, welche kein Schnupftuch bei sich haben, ist das Weinen jedoch anstandeshalber untersagt. Halt! Ich sehe was! Es ist etwas wie eine Nase. Das Übrige ist noch nicht über der Grenze. Und dann sehe ich noch einen Mann und zwei Personen entgegengesetzten Geschlechts. In welcher Richtung? Sie kommen näher. Sie gehen auf das Schloss zu. Da sind sie. Masken! Masken, wer seid ihr? Weiß ich's. Bin ich das? Oder das oder das? Wahrhaftig, ich bekomme Angst, ich könnte mich ganz auseinanderschälen und blättern. Aber etwas müsst ihr doch sein. Wenn Eure Majestät es befehlen. Aber, meine Herren, bitte hängen Sie dann die Spiegel herum und verstecken Sie Ihre blanken Knöpfe etwas. Und bitte sehen Sie mich nicht so an, dass ich mich in Ihren Augen spiegeln muss. Oder ich weiß wahrhaftig nicht mehr, was ich eigentlich bin. Der Mensch mit seiner Larve vorm Gesicht und mit den beiden jungen Masken rechts und links bringt mich in Konfusion, zur Desperation.